Sechstes Kapitel. Straßenbahnlinie 177. Am liebsten wäre er auf den Kerl losgerannt, hätte sich vor ihm aufpostiert und gerufen, her mit dem Geld. Doch der sah nicht so aus, als würde er dann antworten, aber gern, mein gutes Kind, hier hast du's. Ich will es bestimmt nicht wieder tun. Ganz so einfach lag die Sache nicht. Zunächst war es das Wichtigste, den Mann nicht aus den Augen zu verlieren. Emil versteckte sich hinter einer großen, breiten Dame, die vor ihm ging, und guckte manchmal links und manchmal rechts an ihr vorbei, ob der andere noch zu sehen war und nicht plötzlich im Dauerlauf davonrannte. Der Mann war mittlerweile am Bahnhofsportal angelangt, blieb stehen, blickte sich um und musterte die Leute, die hinter ihm drängten, als suche er wen. Emil presste sich ganz dicht an die große Dame und kam dem anderen immer näher. Was sollte jetzt werden? Gleich würde er an ihm vorbei müssen, und dann war es aus mit den Heimlichkeiten. Ob ihm die Dame helfen würde? Aber sie würde ihm sicher nicht glauben, und der Dieb würde sagen, »Erlauben Sie mal, meine Dame, was fällt Ihnen eigentlich ein? Habe ich es etwa nötig, kleine Kinder auszurauben?« Und dann würden alle den Jungen ansehen und schreien, »Das ist doch der Gipfel, verleumdet erwachsene Menschen. Nein, die Jugend von heute ist doch zu frisch.« Emil klapperte schon mit den Zähnen. Da drehte der Mann seinen Kopf glücklicherweise wieder weg und trat ins Freie. Der Junge sprang blitzrasch hinter die Tür, stellte seinen Koffer nieder und blickte durch die vergitterte Scheibe. Alle Wetter tat ihm der Arm weh. Der Dieb ging langsam über die Straße, sah noch einmal rückwärts und spazierte ziemlich beruhigt weiter. Dann kam eine Straßenbahn mit der Nummer 177, von links angefahren und hielt. Der Mann überlegte einen Augenblick, stieg auf den Vorderwagen und setzte sich an einen Fensterplatz. Emil packte wieder seinen Koffer an, lief geduckt an der Tür vorbei, die Halle entlang, fand eine andere Tür, rannte auf die Straße und erreichte, von hinten her, den Anhängewagen gerade als die Bahn losfuhr. Er warf den Koffer hinauf, kletterte nach, schob ihn in eine Ecke, stellte sich davor und atmete auf. So. Das war überstanden. Doch was sollte nun werden? Wenn der andere während der Fahrt absprang, war das Geld endgültig weg. Denn mit dem Koffer abspringen, das ging nicht. Das war zu gefährlich. Diese Autos, sie drängten sich hastig an der Straßenbahn vorbei, hupten, quiekten, streckten rote Zeiger links und rechts heraus, bogen um die Ecke, andere Autos schoben sich nach. So ein Krach. Und die vielen Menschen auf den Fußsteigen und von allen Seiten Straßenbahnen, Fuhrwerke, zweistöckige Autobusse, Zeitungsverkäufer an allen Ecken, wunderbare Schaufenster mit Blumen, Früchten, Büchern, goldenen Uhren, Kleidern und seidener Wäsche und hohe, hohe Häuser. Das war also Berlin. Emil hätte sich gern alles in größter Ruhe betrachtet, aber er hatte keine Zeit dazu. Im vorderen Wagen saß ein Mann, der hatte Emils Geld, konnte jeden Augenblick aussteigen und im Gedränge verschwinden. Dann war es aus. Denn dort hinten, zwischen den Autos und Menschen und Autobussen, da fand man niemanden wieder. Emil steckte den Kopf hinaus. Wenn nun der Kerl schon weg war, dann fuhr er hier oben alleine weiter, wusste nicht wohin, wusste nicht warum, und die Großmutter wartete unterdessen am Bahnhof Friedrichstraße am Blumenstand und hatte keine Ahnung, dass ihr Enkel inzwischen auf der Linie 177 quer durch Berlin gondelte und großen Kummer hatte. Es war zum Platzen. Da hielt die Straßenbahn zum ersten Mal. Emil ließ den Triebwagen nicht aus den Augen. Doch es stieg niemand aus. Es drängten nur viele neue Fahrgäste in die Bahn, auch an Emil vorbei. Ein Herr schimpfte, weil der Junge den Kopf herausgestreckt hatte und im Wege war. »Siehst du nicht, dass Leute rauf wollen?« brummte er ärgerlich. Der Schaffner, der im Inneren des Wagens Fahrscheine verkaufte, zog an einer Schnur. Es klingelte und die Straßenbahn fuhr weiter. Emil stellte sich wieder in seine Ecke, wurde gedrückt und auf die Füße getreten und dachte erschrocken, »Ich hab ja gar kein Geld. Wenn der Schaffner herauskommt, muss ich einen Fahrschein lösen, und wenn ich es nicht kann, schmeißt er mich raus. Und dann kann ich mich gleich begraben lassen.« Er sah sich die Leute an, die neben ihm standen. Konnte er einen von ihnen am Mantel zupfen und sagen, »Borgen Sie mir doch bitte, bitte das Fahrgeld.« Ach, Die Menschen hatten so ernste Gesichter. Der eine las Zeitung, zwei andere unterhielten sich über einen großen Bankeinbruch. »Einen richtigen Schacht haben sie gegraben«, erzählte der Erste. »Und da sind sie hinein und haben alle Tresorfächer ausgeräumt. Der Schaden beläuft sich vermutlich auf mehrere Millionen.« »Es wird aber kolossal schwierig sein, festzustellen, was in den Schränken eigentlich drin war«, sagte der Zweite. »Denn die Tresormieter sind doch der Bank keine Auskunft darüber schuldig gewesen, was sie in ihren Fächern verschlossen hatten.« Da wird mancher erklären, er hätte für 100.000 Mark Brillanten eingeschlossen gehabt und in Wirklichkeit war nur ein Haufen wertloses Papiergeld drin oder ein Dutzend Alpaka-Löffel, meinte der Erste, und beide lachten ein bisschen. »Ganz genau so wird es mir gehen«, dachte Emil traurig. »Ich werde sagen, Herr Grundeis hat mir 140 Mark gestohlen und niemand wird es mir glauben. Und der Dieb wird sagen, das sei eine Frechheit von mir und es wäre nur 3,50 Mark gewesen. So eine verdammte Geschichte.« Der Schaffner kam der Tür immer näher. Jetzt stand er schon im Türrahmen und fragte laut, »Wer hat noch keinen Fahrschein?« Er riss große, weiße Zettel ab und machte mit einer Zange eine Reihe Löcher hinein. Die Leute auf dem Perron gaben ihm Geld und bekamen dafür Fahrscheine. »Na, und du?« fragte er den Jungen. »Ich habe mein Geld verloren, Herr Schaffner«, antwortete Emil. Denn den Diebstahl hätte ihm keiner geglaubt. »Geld verloren? Das kenne ich. Und wo willst du hin?« »Das weiß ich noch nicht«, stotterte Emil. »So, da steige mal an der nächsten Station wieder aus und überleg dir erst, wo du hin willst.« »Nein, das geht nicht. Ich muss hier oben bleiben, Herr Schaffner, bitteschön.« »Wenn ich dir sage, du sollst absteigen, steigst du ab. Verstanden?« »Geben Sie dem Jungen einen Fahrschein«, sagte da der Herr, der Zeitung gelesen hatte. Er gab dem Schaffner Geld. Und der Schaffner gab Emil einen Fahrschein und erzählte dem Herrn, »Was glauben Sie, wie viele Jungen da täglich raufkommen und einem weismachen, sie hätten das Geld vergessen? Hinterher lachen sie uns aus.« »Der hier lacht uns nicht aus«, antwortete der Herr. Der Schaffner stieg wieder ins Wageninnere. »Haben Sie vielen, vielen Dank, mein Herr«, sagte Emil. »Bitteschön, nicht zu Dank«, meinte der Herr und schaute wieder in seine Zeitung. Dann hielt die Straßenbahn von neuem. Emil beugte sich hinaus, ob der Mann im steifen Hut ausstiege. Doch es war nicht zu sehen. »Darf ich vielleicht um Ihre Adresse bitten?«, fragte Emil den Herrn. »Wozu denn?« »Damit ich Ihnen das Geld zurückgeben kann, sobald ich welches habe. Ich bleibe vielleicht eine Woche in Berlin und da komme ich mal bei Ihnen vorbei. Tischbein ist mein Name, Emil Tischbein aus Neustadt.« »Nein«, sagte der Herr, »den Fahrschein habe ich dir selbstverständlich geschenkt. Soll ich dir noch etwas geben?« »Unter keinen Umständen«, erklärte Emil fest, »das nehme ich nicht an.« »Wie du willst«, meinte der Herr und guckte wieder in die Zeitung. Und die Straßenbahn fuhr. Und sie hielt. Und sie fuhr weiter. Emil las den Namen der schönen breiten Straße, Kaiserallee hieß sie. Er fuhr und wusste nicht, wohin. Im anderen Wagen saß ein Dieb. Und vielleicht saßen und standen noch andere Diebe in der Bahn. Niemand kümmerte sich um ihn. Ein fremder Herr hatte ihm zwar einen Fahrschein geschenkt, doch nun las er schon wieder Zeitung. Die Stadt war so groß und Emil so klein. Und kein Mensch wollte wissen, warum er kein Geld hatte und warum er nicht wusste, wo er aussteigen sollte. 4 Millionen Menschen lebten in Berlin und keiner interessierte sich für Emil Tischbein. Niemand will von den Sorgen des anderen etwas wissen. Jeder hat mit seinen eigenen Sorgen und Freuden genug zu tun. Und wenn man sagt, das tut mir aber wirklich leid, so meint man meistens gar nichts weiter als, Mensch, lass mich bloß in Ruhe. Was würde werden? Emil schluckte schwer und er fühlte sich sehr, sehr allein.